Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Guten Tag, meine Damen und Herren, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und heute geht es um einen Besuch im Frauenmuseum Wiesbaden, dem drittältesten der Welt. Eine Führung von Frau Kim Engels, Mitbegründerin dieses Museums von 1984. In einer hübschen Seitenstraße des Wiesbadener Westviertels, der Wörthstraße, geht man in einen Hof, gegenüber schauen einem dabei Karyatiden zu und die Treppe hinauf ins Wiesbadener Frauenmuseum, das hier seit seiner Gründung 1984 eine beachtliche, permanente Sammlung der Geschichte von Frauen und Frauenkunst zusammengetragen hat, das haben wir uns heute gegönnt. Wechselnde Ausstellungen beleuchten viele Aspekte in der Frauengeschichte, so auch die im Sommer 2017 besuchte Ausstellung Cyclomania, eine Chronik der Fahrradgeschichte in Bezug auf die Rolle der Frau. Dabei geht es um Schicklichkeit, Moral, Gesundheit und die Treue zum Frauenbild, wie ihn die Gesellschaft schuf. Das Dreirad für die Frau schien als einziges ihrer Würde und Treue zum bodenständigen Rock um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert erhalten zu müssen. Hosenträger allerdings wurden sicherlich für ihre untypische Kleidung verurteilt. Am Eingang der Ausstellung begrüßt uns Kim Engels, eine Mitbegründerin des Museums. Wir stehen im Kulturspiegel, aber in einem wunderschönen Museum, umringt von Fahrrädern im Moment, einer wunderschönen Ausstellung. Ich sage immer zu oft wunderschön, aber hier sitzt oder steht Frau Kim Engels vor mir und hat die ganze Geschichte des Museums, des Frauenmuseums in Wiesbaden in der Wörthstraße 5 im Kopf. Unbedingt. Zunächst einmal welcome back in Wiesbaden. Ja. Die Geschichte des Frauenmuseums beginnt 1984. Wir waren das dritte Frauenmuseum weltweit bei Gründung, ohne dies zu wissen. Wissen tun wir es eigentlich erst, seit wir einen Zusammenschluss haben, die internationale zur Verbindung, Association, auf Frauenmuseen. Mhm. Und die Gesamtzahl bewegt sich mittlerweile bei ca. 60, soweit ich das überblicke. Und Sie sind das zweitälteste? Drittälteste. Aber das also in den 80er Jahren begonnen hat, diese Geschichte 84. der Frauenmuseen. Genau. Nee? Ja. Die allererste Ausstellung hieß Leben in Bewegung und wir wussten nicht, was wir uns mit diesem Titel angetan haben. Naja, das Museum ist noch in Bewegung, meinen Sie das? Oder? Alles ist in Bewegung. Alles. Ja, schön. Und in Bewegung direkt hier sogar, also mit Fahrrädern um uns herum, denn das ist ja auch ein interessantes Thema. Ich denke da immer an Damensattel, aber das geht ja nicht beim Fahrrad, gell? Oder ging das auch? Saß man dann auf der Seite vom Fahrrad oder immer eigentlich mit beiden Beinen auf beiden Seiten, nicht wie auf dem Pferd? Sie würden sich wundern, was es alles gab im Rahmen Aha. der Geschichte. Also das ist ein ganz breites Thema. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück. Also die drei inhaltlichen Schwerpunkte, Grundlagenforschung, dann Frauen in der Wiesbadener Stadtgeschichte und dann der Bereich Künstlerinnen, zeitgenössische Künstlerinnen, mit denen wir arbeiten. Und Sie sehen hier im Haus. Wir haben insgesamt 4 Ausstellungsebenen verfügbar. Mhm. Gerade sind wir in der zweiten, weil Cyclomania, radelnde Frauen, umfasst 2 Ausstellungsebenen. Dann kommt die Ausstellung Grundlagenforschung, wo wir zurückgehen bis in die Altsteinzeit. Und dann Fräulein Stinnes fährt um die Welt. Der erste Mensch, eine Frau, die die Welt mit dem Automobil umrundet hat. Und die gibt es schon länger, diese Ausstellung, denn die habe ich mir mal angeschaut. Kann das sein? Ja, die gibt es länger, die gibt es in unterschiedlichen Variationen, Schwerpunkten. Mhm. Das ist auch ein ganz gutes Beispiel oder Überleitung dafür, wie wir arbeiten. Wir ordnen einzelne Themen diesen 3 großen Gebieten zu und setzen das dann um mit einem ganz breiten Veranstaltungsprogramm, was die Ausstellungen zusätzlich begleitet, plus, wenn es sich anbietet, Stadtrundgänge, also auch außerhalb des Museums oder aber durch Führungen hier im Haus. Mhm. Ja, und die Ausstellung, die Sie hier sehen, Zyklomania, beschäftigt sich mit 200 Jahre Fahrrad. Und wir haben natürlich immer einen besonderen Filter auf der Nase, nämlich Frauen. Was hieß das jeweils für Frauen? Und dann haben wir zusätzlich neben den unterschiedlichen Modellen, ich wünschte, Ihre Hörer könnten das jetzt sehen, das was hier ist, alles dass steht. Ich auch Fotos machen kann. Und die kann man in unserem Blog einstellen. Und so werden Sie das sehen, wenn ich ein Foto mache und zeige oder Sie mir welche geben. Das ist immer das Schöne an Blog und Podcast, wenn man das auch sehen und hören kann. Und man kann es endlos hören, denn unsere Sendung kann immer wieder angetickt werden. Also Sie können immer wieder mal nachhören. Genau. Und so beantwortet sich auch schon Ihre eingangs gestellte Frage. Bei diesen ganzen Erstmodellen, die Sie hier sehen, und Frauen im damaligen Gewand, ja, das verträgt sich auf keinen Fall. Nee, das heißt, diese lange Kleider und Entwicklungsschritte, ja, genau, sind nicht machbar. Aber Sie sehen es unmittelbar hier, was für die sehr wohlhabenden Damen möglich war. Aha. Also ein Dreirad mit großen also mit einem großen breiten Sitz in der Mitte und dann zwei Rädern außen, sodass sie also sitzen konnte, nach vorne sitzen konnte und sich nicht verhedderte hoffentlich in dieser Kette, die es da ja schon gab. Ich glaube, die ersten Fahrräder hatten keine Ketten. Nicht? Das freut mich sehr, dass Sie das sehen. Nein, das Erste, das sehen Sie hier, die Treissche Laufmaschine hat weder Pedale noch Kette. Sie setzen sich also auf diesen Sitz, sie stoßen sich am Boden ab und Sie sehen diesen ungetümen Lenker. Dementsprechend, also noch so wie so ein, fast wie ein Schaufelgriff aussieht, ne? Ja, genau. Dementsprechend ist es auch. Hat einen Wendekreis wie ein Panzer, ist unglaublich schwer. Später gab es das Ladies Pedestrian Horse mit einem tiefen Einstieg, aber auch Laufrad ähnlich, ja, also das Abstoßen am Boden. Sie sehen hier die Micholine als nächsten Entwicklungsschritt. Sie sehen also bereits größeres Rad, kleineres Rad hinten und einen Sitz, der ein bisschen federt oder abgefedert ist ja, in der genau. Mitte, was ganz schön ist, weil ich nehme an, bei einem Holzreifen oder bei einem Holzrad ist das relativ holprig, wenn man da über die Kopfsteinpflaster oder auch eine Landstraße radelt. Deswegen haben wir bei einem bestimmten Zeitpunkt auch den Beinamen Boneshaker, Knochenschüttler. Ja. Sie das erinnert mich an die Landung der Astronauten in einer russischen Kapsel. Das macht nämlich bum, bum, bum, bum. Das ist ein rundes Ding. Und das ist nicht so, wie die Space Shuttle zwischendurch mal geflogen ist und gelandet ist. Interessant auch das kleine Dreirädchen hier. Auch alles Metall in dem Falle. Und ich nehme an, dass dann die Kleinen durchgeschüttelt wurden. Sind aber nicht so schnell gefahren. Ja, wobei, da machen wir jetzt einen Riesensprung auch zeitlich. Ja. Ne? Weil die Micholine ist es 1867. Hat aber schon Pedale, also das ist am Rad, nicht? Das ist am also Vorderrad. Am Vorderrad, aber immerhin, man braucht sich nicht mit den Füßen mehr abzustoßen. Aber sicher musste man immer mal sich bremsen, wenn man umfiel oder so. Also, das ist genau der Punkt. An diesem Rad sehen Sie ja jetzt auch die erste Bremse, die erste Bremsvorrichtung. Mhm. Also der Lenker wird insgesamt gedreht, spannt das Seil und das Bremsklötzchen vermindert die wie meine alte Handbremse so ein bisschen, ja. Daran denke ich noch. Das hat mich eher eigentlich gehindert am Fahren, als dass es mir geholfen hat. Genau. Da konnte ich dann auch noch mit den Füßen abstoßen oder so. Dann war die ganze Sache so langsam. Die ganze Sache mit dem Rad, um das ein bisschen abzukürzen, denn wir haben ja ein großes Haus vor uns hier, geht dann in den Bereich, dass die Räder dann abfedern durch Gummi. Ja, nicht? Sie kommen zu und nicht Vollgummi, sondern mit einem Schlauchsystem, oder? Ja, Dunlops Luftreifen haben wir ab 1888, ein bisschen immerhin klarer zu sein. Die wichtigen Entwicklungsschritte für Frauen neben dem hier schon gezeigten Dreirad spiegeln sich vor allen Dingen auch in der Kleiderfrage. Denn das ist für die damalige Zeit ja das elementare Ding. Ist es möglich, dass Frauen sich anders in Öffentlichkeit zeigen? Stichwort schicklich. Mhm, genau. Oder eben nicht. Es gibt in der damaligen Auseinandersetzung, wie Sie sehen, wir haben relativ starke Textanteile, auch hier in der Ausstellung, also zum Teil mit Original Zitaten an dieser Stelle, um deutlich zu machen, wie weitreichend diese Auseinandersetzung war. Und erstaunlich für uns in der Recherche war, dass es ausgerechnet ein Berufsstand ist, der sowohl pro- als auch kontra Frauenradfahren ist und damit die gesellschaftliche Wächterfunktion, ja, ich würde sagen, bis zum erbitterten Artikelkrieg übernommen hat, und das waren die Ärzte. Ja, und da würde ich sagen, geht es sicher ins Erotische. Überhaupt nicht. Gar nicht? Frauen, ja auch, natürlich. Dass der Vorwurf da existierte, dass es in diese Richtung ging. Der Vorwurf ist eher, dass es die eh schon vorhandene Hysterie steigert, dass es sehr schwierig ist für den gesundheitlichen Zustand. Frauen sind körperlich nicht in der Lage, in die Pedale zu treten, bis sie lachen. Nein, ich glaube Ihnen ja, aber heute würden wir lachen, ja? Nein. Das heute, Thema, wo es Jagdflieger unter den Frauen gibt, müssen wir sagen, wir sind einen kleinen Schritt weiter. Aber Sie haben sind recht. Wir nicht. Sind wir nicht. Okay. Also ich mach's mal am Sportfest und auch nur an einem klitzekleinen Beispiel, um es zu verdeutlichen. Ja. Seit wann ist Fahrradfahren olympisch? Das weiß ich nicht. Für Männer seit 1896, und jetzt sagen Sie mir irgendeine Zahl für Frauen. Also olympisch, das dauert dann immer, nicht? Also dann würde ich sagen, kann es sein, die 70er Jahre? So früh? Also später dann noch, ja. 1984. Wow. Und für Sie interessant, Los Angeles als erste Austragungsstätte. Ja. Jetzt, wenn wir uns das Bild an der Wand schon anschauen, da hat sie ja Pluderhosen an. Also ist schon mal kommt nicht in die Speichen mit ihrer Kleidung. Das ist schon mal gut. Ist das jetzt typisch für die Balzendame? Das ist ja, was ist das, Anfang des 20. Jahrhunderts, nicht? Also so spät. Die Entwicklungsschritte sind, wenn Sie das sehen, dort hinten haben wir ein Bild der Londoner Fahrradtoilette für die Dame. Mhm. Also der ganz weite Rock, also ja, nicht den Knöchel, sehbar. Mhm. Dann haben wir natürlich ganz unterschiedliche Schritte, bis hin auch zu diesen Knickerbockern oder Pluderhosen. Also die Hosen, ja. Wir haben hier ein Kostüm, wo wir sehr schön zeigen können, es ist nicht erkennbar, dass es ein Beinkleid ist, aber jedes Teil kann hochgezogen werden, einzeln, sodass beim Fahrradfahren genau dieser Effekt entsteht. Aha, also es war noch lang und mit Gummizug oder irgendwie. Ja. Und dann konnte man dann schicklich weiterlaufen. So ist ja, es. Ja, interessant. Und es gab ganz unterschiedliche andere Varianten. Da wurde dann zum Beispiel Tuch eingeknöpft, damit es ja nicht als solches erkennbar war. Allein der Begriff, eine Frau trägt Hosen, war Anlass zu vielfältiger Karikatur. Genau, wie eine Frau, die raucht. Ich glaube, das waren alles Sachen, die eben Männersphäre waren. Und dann wurde natürlich das auch mit Ironie, begegnet, nicht? Genau. Wenn das jemand anders probiert. Ja. Genau, und besonders interessant bei den Fahrrädern, die wir dann im Eingangsbereich haben. Das Bonanza-Rad löst bei fast allen ab Jahrgang 60 Begeisterungsstürme aus. Und alle Frauen sagen, das ist ein Jungrad, ich durfte nicht fahren, ich wurde ferngehalten. Warum? Von der Werbung schon? Ja, es war explizit ein Jungenrad. Und ich habe selbst auch erlebt, da wo ich groß geworden bin, Mädchen durften kein Bonanza-Rad fahren. Mein Bruder hatte eins. Ja, war nie mein Traum. Also ich habe mich auch nicht danach gesehen. Sie merken es. Also das zieht sich relativ lange mit dem Fahrradfahren unter ganz unterschiedlichen Aspekten. Und im Rahmen der Führung oder auch hier in der Ausstellung gehen wir auf jeden Aspekt sehr dezidiert, auch in der zeitlichen Abfolge ein. Und dieses eine Wanderausstellung oder ist diese eine vom Haus generierte? Das ist eine eigene Produktion und wir haben aus allen Teilen Deutschlands die Exponate zusammengetragen. Wir haben, wie Sie unten sehen, massive Unterstützung der unterschiedlichen Fahrradfirmen, die uns auch mit den jeweiligen Schmuckstücken aus ihrer Produktion... Sagen, das Neueste habe ich gesehen, da unten sieht es sehr hochtechnisiert aus. Ach, völlig, ja, weil das ja auch der Stand ist. Wer fährt denn heute noch Rad? Heute gibt es ja einen Motor. Eigentlich ist das kein Rad mehr. Aber vielleicht, weil die Autos immer kleiner werden, müssen die Räder jetzt etwas zulegen, an noch schmäler, aber noch leistungsstarker. Ja, möglicherweise sind wir jetzt gerade auf dem Weg dazu, über das sogenannte E-Bike als Sammelbegriff für alle Bikes mit Unterstützung, das Auto abzulösen, auch innerhalb der Stadt. Hier in Wiesbaden gibt es ganz aktuell ein Radwegekonzept, das die Innenstadt, die ja sehr, sehr fahrradfeindlich ist. Wir haben jetzt zum zweiten Mal die rote Laterne der fahrradfeindlichsten Stadt, also den letzten Platz belegt. Warum zu viel Laster oder zu viel Menschen? Was steht dem Fahrrad im Wege? Wir haben keine Fahrradwege. Wir haben ganz enge Fahrspuren, dreispurig nebeneinander zum Teil im Innenstadtring, die überhaupt keinen Raum lassen für das Fahrradfahren. Wir haben allergrößte Sicherheitsbedenken. Es kommen ganz unterschiedliche Faktoren zusammen. Und das soll jetzt Schritt für Schritt angegangen werden, weil Wiesbaden, wie, glaube ich, jeder andere mittelgroße Stadt, mittlerweile Alternativen braucht. Wir haben jeden Morgen und jeden Abend stehen wir kurz vor dem Verkehrsinfarkt. Also Smog-Alarm schon. Das ist nicht so sehr Smog-Alarm, als vielmehr verstopfte Straßen. Verstopfte Straßen, ja. Ja, also es gibt schon Fahrradleihprogramme in anderen Städten, das weiß ich von der Stadt, in der ich wohne. Und es sieht man also auch in Paris und anderen Großstädten, dass man also erfolgreich auch Leute wieder aufs Rad kriegt. Das ist interessant. Genau. Vielleicht ist das hier auch ein nächster Schritt. Viele sagen, sie würden sofort aufs Rad steigen, wenn sie einigermaßen die Sicherheit hätten, nicht Opfer eines Verkehrsunfalls zu werden. Das sicher, ja, ja. Naja. Das braucht noch ein bisschen. Das braucht noch ein bisschen. Lassen Sie uns weitergehen, den nächsten Stock. Okay, jetzt machen wir mal Schluss in diesem Stockwerk und ich mache noch ein paar Fotos. Nachdem wir einen interessanten Einblick in die erste Etage des Wiesbadener Frauenmuseums bekommen hatten, angefangen mit dem im Erdgeschoss befindlichen Leihgaben der Hightech-Fahrradwelt des 21. Jahrhunderts, ist es Zeit, auch die permanente Ausstellungsfläche mit seinen Funden des Altertums und Vorzeit. Überall Frauenfigürchen in allen Variationen. Kim Engels kommentiert auch diese Ausstellung, die eine ganz besondere Ordnung nach Gebieten aufweist. So, wir stehen jetzt in einer höheren Etage im Frauenmuseum in Wiesbaden in der Wörthstraße mit der Kim Engels. Sie kennen sich im Haus bestens aus, sind auch permanente Mitarbeiterin des Hauses, nehme ich an, oder wenn Sie Führungen machen. Ja, auch. Bin Gründerin. Ja, das ist schön. Dann gratulieren wir uns zu Ihnen. Dankeschön. Dann ist das Teil auch Ihrer Sammlung. Haben Sie vorher schon gesammelt, bevor das Museum entstand? Nein. Das hat begonnen mit der Gründung des Museums. Ab da haben wir dann auch Sammlungen angelegt. Wir haben ein Archiv angelegt. Wir haben auf den unterschiedlichsten Gebieten geforscht, insbesondere auch Stadtgeschichte, und waren bass erstaunt, wie viele sehr bewegte Frauen es hier in Wiesbaden gab und was sie tatsächlich ermöglicht haben. Dazu gehört unter anderem Dr. Anna von Dömming. Dazu gehören Ottilie von Bistram, dazu gehören alles Frauen, die Sie heute namentlich gar nicht mehr kennen, die aber sehr entscheidend waren für die Schulbildung für Mädchen in Deutschland, für die Rechtsstellung der Frau. Da kommen ganz viele Dinge zusammen. Und dieses Bass-Erstauntsein hat uns, die wir knappe 100 Jahre später loslegten, dann doch wirklich ins Nachdenken gebracht. Wie kann es möglich sein, dass Wiesbaden ein lebendiger, spritziger, energiegeladener Ort der Frauenbewegung war, ohne dass wir es diese paar Jahre später überhaupt wussten? Naja, und jetzt wissen wir es, weil jetzt sagen Sie es. Ja, und jetzt machen wir Ausstellungen, Führungen dazu, genau. Und arbeiten hier mit einer Sammlung, die sehr speziell ist, allesamt Frauenfiguren. Wir arbeiten mit der Ikonografie, wir stellen es nach unterschiedlichen Gesichtspunkten sozusagen zusammen und fragen hier nach dem Menschheitswissen, interessanterweise. Von Göttinnen und Weisheiten heißt diese Ausstellung. Und Sie haben sie nach Themengebieten bzw. nach Regionen geordnet, also Alteuropa und Alter Orient, Afrika, was sagten Sie drüben, Altsteinzeit, also genau. Das ist eine Zeit. Und dann haben Sie auch Wiesbadener Geschichte und haben mir gesagt gerade eben, dass das eine sehr, sehr alte Geschichte hat. Wiesbaden, das sagt schon der Name, ist ein Bad. In den also Wiesen. Hat in den Wiesen und hat aber eben Quellen. Das wissen viele manchmal nicht, dass wenn es nicht Bad vor dem Namen steht, also was, wenn Bad in dem Namen vorkommt, dann sind Quellen da. Und oder sicher vielleicht auch Seen, aber zumindest Quellen in vielen der Bad und Heilquellen. Und das, wo Sie sagten eben, dass es Werkzeuge sind, die gefunden wurden, die dann eben auch zeigen, dass hier gewerkelt wurde vor Tausenden und Tausenden Jahren. Ja, genau. Genau. Ja, und mit dieser Ausstellung von Göttinnen und Weisheiten schauen wir uns an, was hat eigentlich der körperliche Ausdruck damit zu tun, mit Weisheit. Vielleicht kennen Sie Annegret Stopcik, die als Quell der Weisheit seit dem Sophia-Mythos den Leib ansieht. Also, dass der weibliche Weltenleib in dem Falle nicht als leblose Materie verstanden wird, wie es dann später passiert, ab den Sokraten, nach Sokraten. Und wir haben hier, wie Sie sehr schön sehen können, Masken, die diese Figuren tragen, Vogelmasken in dem Falle. Die Vogelbedeutung und die Verbindung mit Weisheit ergibt sich aus ganz vielfältigen Aspekten, zum Beispiel für die übergeordnete Perspektive. Zum Beispiel. Ja. Wir haben aber auch. Also ein Vogel, der fliegt. Ja. Ja. Oder wenn Sie in die Mythologie gehen, da haben Sie, ich nenne jetzt nur ein Beispiel für ganz viele, da haben Sie zum Beispiel die Eule als nachtaktives Tier, die sogar im Dunkeln den Überblick behält, die aber auch als Wappentier der Athene, und das ist jetzt die Göttin der Weisheit und strategischen Kampfkunst, tätig ist, also hier pars pro toto dafür steht. Und wir schauen jetzt hier bei unterschiedlichen Figuren, wie haben sich diese symbolischen Ausdrücke gehalten. Einiges können wir von der Altsteinzeit bis in die Steinzeit verfolgen, dann sprechen wir schon von mehreren Jahrzehntausenden. Also für uns also immer wieder die gleiche Darstellung. Ja, und für uns gar nicht vorstellbar. Symbole. Fantastisch, aber vielleicht auch dadurch, dass diese Figuren nun Stein sind. Und ich denke manchmal, dass dann die natürlich auch langlebiger waren als vielleicht eine Holzstatue irgendwo, die nicht mehr einsehbar ist. Also, dass man sich vielleicht auch an dem orientiert hat, was schon existierte. Ja, ja. Was die Materialien angeht, haben wir ganz unterschiedliche Materialien. Wir haben Mammutelfenbein, wir haben Knochen, wir haben Ton, wir haben natürlich auch Stein, wir haben... Aber eben langlebigere Materialien als Holz, ganz bestimmt. Und das finde ich fantastisch, aber wir haben auch zum Beispiel Leder und diese schönen Muscheln an dieser afrikanischen Statue. Da ist, sie ist klein und fein und alleine. Ja. Das heißt, so viel ist hier nicht nach Wiesbaden gedrungen aus diesem großen, dunklen Kontinent. Doch, wir hatten eine große Ausstellung, die sich ausschließlich mit Afrika beschäftigt hat, über 4 Stockwerke. Oh, wow. Und insofern haben wir gesagt, als Ausdruck nehmen wir diese eine kleine jetzt als Stellvertreterin mit rein, weil wir das Thema gerade vorher wirklich erschöpfend behandelt haben. Also diese auch zu den Wechselausstellungen gehörenden. Genau. Sie haben aber ein Lager, das heißt, Sie haben eine ganze Reihe von Stücken, die Sie nicht zeigen. Also Sie wechseln diese. Was ist denn das hier? Das ist permanente Ausstellung und wird die auch gewechselt von Zeit zu Zeit? Oder? Sie wird verändert durchaus, allerdings eher momentan minimal. Wir sind gerade dabei, einen zweiten Teil zu erarbeiten. Das heißt, hier wird es dann ab 2019 eine entsprechende Erweiterung geben. Schön. Im Gebäude oder meinen Sie jetzt in der Ausstellung? Also hier im Gebäude. Im Gebäude, sehr schön. Sie zeigen nach oben, das heißt, es werden weitere Stockwerke auf- oder ausgebaut. Das ist ja schön. In einer Großstadt ist das gar nicht so einfach. Man kann nicht eben mal das Nachbarhaus mit reinnehmen. Man kann, aber das ist natürlich eine Glückssache. Besser, es steht noch, das ist auch sehr schön. Ja, genau. Ja, sagen Sie mir doch noch kurz was zu Wiesbaden. Was für Figuren haben wir in dem Wiesbadener Bereich? Wir haben jetzt hier ganz unterschiedliche Leihgaben. Hier haben wir beispielsweise bandkeramische Töpfe. Also eine Schale, Schüssel sozusagen, Keramik, genau. Schön zusammengesetzt und auch Teile wir davon, ne? Fragmente sozusagen, die zusammenkommen. Dann haben wir aus unterschiedlichen Zeiten unterschiedliches, was hier gefunden wurde, wie zum Beispiel der Weihestein der Sirona. Wir haben dann verschiedene römische Funde. Mhm. Und hier hinten gehen wir, wie Sie sehen, in die christliche Zeit mit zwei Darstellungen aus dem 17. Jahrhundert. Sehr schön. Und auch hier in Kontinuität, sowohl was Haltung angeht, als auch die vertretenen Symbole. Sehr schön. Und das macht Wiesbaden ja auch geschichtlich aus. Also eine lange Geschichte von der nicht-christlichen Zeit bis über die Römer bis zur christlichen Zeit dann. Ja, wunderbar. Der Raum ist sehr schön gestaltet, muss ich sagen. Also sehr ruhig und die Kästen also einzeln schön, wie soll ich sagen, lange anschaubar, kann man sagen. Ja. Also das gefällt mir sehr gut an diesem. Ja, und je nachdem, also es kann Ihnen auch passieren, dass Sie hier reinkommen und jeder denkbare Museumsstuhl ist von Schülerinnen und Schülern belegt, die hier malen, zeichnen, aber auch unterschiedliche Projekte starten. Wir haben ein Projekt, das nennt sich Kunst mit Klasse. Mhm. Da haben wir eine Partnerschule, die Gustav-Heinemann-Schule aus Rüsselsheim, die jetzt schon im zweiten Jahr ganzjährig hier sozusagen sich mit den Ausstellungen des Frauenmuseums auseinandersetzt und die Ergebnisse dann in eigenem Schaffen realisiert, verwirklicht. Was für Projekte werden da? Wir hatten, also ein Projekt war jetzt gerade fertiggestellt, der Film, die Dokumentation dazu. Mhm. Vorher hatten wir Ausstellungen, also einmal eine Ausstellung hier im Haus mit den Ergebnissen, aber auch jetzt gerade im Rahmen des Hessentages in Rüsselsheim, was mich sehr gefreut hat. Mhm. Dass man das mal dort auch publik macht, was Sie hier machen. Genau. Ja. Na, vor allen Dingen sind ja die Arbeiten der Schülerinnen und Schüler. Also ja, aber auch zum Thema. Ich meine, das ist klar. Genau. Zeichnen Sie hier ab oder lassen Sie sich inspirieren von den Stücken? Und ganz vielfältig. Es ist ganz fest in den Schulunterricht mit eingebaut. Mhm. Das ist einmal ganz zentral. Mhm. Es hat unterschiedliche Ausdrucksformen, also Malen, Zeichnen ist eine Form, Skulptur eine andere, Film die nächste. Wie kam es zu diesen Projekten oder zu diesem Austausch? Ist das etwas, was die Lehrerin angeregt hat oder Sie als Museum oder wie kam das? Wir hatten im Gespräch mit einer Lehrerin ging das los, dass wir das gemacht haben und wir sind jetzt auch wir haben diese Kooperation eingereicht und wir sind jetzt zum zweiten Mal bei einem Wettbewerb in der zweiten Runde angekommen. Also das heißt nicht, dass wir ausgezeichnet werden, aber immerhin die Qualität der Arbeit zeigt sich doch. Und das ist natürlich, spricht auch für die Lehrerin und ihre Schüler. Denn wenn sie sich ein Thema aussuchen, heißt das ja nicht, dass sie es gut und bestens verarbeiten können. Das finde ich fantastisch. Und vor allem auch die Initiative von jemandem, sich dem einem zu widmen, wo es vielleicht, also Rüsselsheim, was Rüsselsheim, ne? Das wäre jetzt nicht der optimale Schul, also ich meine, es könnte ja auch eine Wiesbadener Schule gewesen sein jetzt. Die haben wir auch. Haben Sie auch. Aber also nicht so intensiv, also nicht über einen Zeitraum von zwei Jahren hinweg mit ganz kontinuierlichen und festgelegten Besuchen, fester Zusammenarbeit. Wir haben beispielsweise unsere Künstlerinnen und die Schulklassen zusammengebracht, also auch da nochmal ein ganz reger Austausch. Denn Sie haben ja auch eine zeitgenössische Sammlung, glaube ich, nicht von Kunst. Das haben wir auch, aber vor allen Dingen haben wir auch Kunstausstellungen und im Zeitraum von zwei Jahren waren das einige, die dann natürlich auch jedes Mal Gegenstand der Auseinandersetzung dieser Schulklasse waren. Das ist der Vorteil. Also nicht so lange nur im Zeitraum. Haus oder mit dem Haus? Also hier im Haus. Im Haus, tatsächlich. Ja, schön. Ja. Und gibt es da sehr viele Wiesbadener Künstlerinnen oder ist das ganz, wie wird das beworben? Ist das ganz Deutschland? Wer kommt hier zusammen, um hier auszustellen? Das ist sogar international. Mhm. Also, und das ist das Übliche. Künstlerinnen bewerben sich hier im Haus, werden hier im Haus juriert und kommen dann zu entsprechenden Ausstellungen. Mhm. Sehr schön. Die auch unterschiedlich groß sind, je nachdem. Wird das mit Preisgeld belegt oder ist das mehr mit? Nein. Möglichkeit. Wir sind ein privates Museum. Wir haben gemessen an staatlichen Einrichtungen einen so minimalen Etat, das würde Sie erschrecken. Mhm. Nein, wir das können würde keine andere erschrecken. In den USA ist alles privat finanziert oder das meiste. Und da ist es genauso, dass man also auch sehen muss als Künstler, wo man sich, womit man sich liiert, weil es eben dann sehr viel Aufwand ist. quer durch ein Land oder über Kontinente hinweg, wenn Sie sagen, Sie haben internationale Aussteller. Nicht? Das muss ja auch hier anlanden, die Kunst. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Genau. Auch aus den USA beispielsweise. Ganz bestimmt, das glaube ich sicher. Schön. Gut, dann hätten wir diesen Teil der Ausstellung. Und das andere sagten Sie, haben Sie schon gesehen. Zum Schluss geht es in eine wiederkehrende Ausstellung von Fräulein Stinnes, die um die Welt reiste, als es noch schicklich war, eine Dame nicht weiter als zur örtlichen Bücherei Automobil fahren zu lassen. Hierzu gab es übrigens Elektroautos damals, lehrt uns die Geschichte. So, und jetzt sind wir angekommen mit Frau Engels, mit Kim Engels, die sich, wie gesagt, bestens im Wertstraße 5 Deutschen bzw. Wiesbadener Frauenmuseum auskennt. Und ich stehe hier als Susanne Nielsen als Betrachter. Und ich war hier schon einmal und bin mitgereist ein bisschen mit dem Fräulein, das um die Welt reiste. Das ist schon länger her, nicht? Wie lange ist es her, dass die Dame um die Welt gereist ist? Sie ist gestartet 1927. Mhm. Und wie lange war sie unterwegs? Über zwei Jahre. Mit Auto? Mit Auto, genau. Und es empfiehlt sich, weil wir haben unten in der Ausstellung, wie Sie gesehen haben, die Fahrräder, die Originalfahrräder von den Adlerwerken. Ja. Die Adlerwerken haben ja dann, wie alle anderen auch, die Fahrradproduktion eingestellt, sind aufs Auto umgestiegen. Mhm. Und Fräulein Stinnes ist mit dem Adler Standard 6 um die Welt gefahren. Und hier haben wir also auch die Kontinuität vom Fahrrad aufs Auto mit den Adlerwerken, mit den entsprechenden Ausstattungen. Ist sie das jetzt oben auf dem Foto? Dann hat sie Hosen hier an. Haben wir sie. Haben wir sie? Wie war sie denn gekleidet? Hat sie sich denn entsprechend à la Fahrrad jetzt in Hosen präsentiert? Ich sehe es zumindest in meinem Bild. Oder war das gekoppelt? Oder konnte man sagen, okay, im Auto kannst du dich wieder als Dame der Gesellschaft, so wie man sich die Damen damals vorstellte. Wenn Sie diese ganzen Filmausschnitte hier verfolgen, werden Sie sehen, dass sie in der Regel im Hosenanzug abgebildet ist. Mhm. Sie müssen sich vorstellen, es gab damals kaum Straßen. Klar. Es gab die wildesten Situationen und sie hat auch bei Besprechungen noch hier im Vorfeld als Kleidungsstil des Öfteren gehabt, Weste, Bluse darunter und die passende Krawatte beispielsweise. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie öfters mal stecken geblieben ist mit diesem wunderbaren Fahrzeug. Oh, ja. Und da musste ja auch sie selber als Mechaniker ran. Da war doch, oder ist sie mit jemandem gereist? Sie ist mit insgesamt 3 Männern gereist, was sehr ungewöhnlich ist für die damalige Zeit. Sie war nicht verheiratet. Mhm. Insofern kam sie auf die fantastische Idee, einen verheirateten Kameramann mitzunehmen. Mhm. Und dieser Kameramann, der ja verheiratet war, konnte natürlich nichts passieren, ne? Ist klar. Zumindest offiziell, ja, nicht? Naja, sie haben nach der Reise dann geheiratet, natürlich. Also, und sie hatten ein Begleitfahrzeug dabei, ebenfalls von den Adlerwerken, einen LKW, der zusätzlich 2 Mechaniker auf weiten Strecken dabei hatte. Das ist immer schön mit den Fotos. Es sieht so aus, als wenn keiner dabei war. Aber man muss ja einfach das Fotostudio auch noch mitnehmen, ja? In der Zeit. Mit ihrem Kameramann. Genau, ja. Ich meine, machen Sie sich klar, als Sie losgefahren sind, gab es den Tonfilm. Als Sie zurückkamen, gab es dann den Stummfilm. Ja. Als Sie zurückkamen, gab es den Tonfilm. Und hier haben wir beide Filme nebeneinander gelegt. Einmal den Spielfilm Fräulein Stinnes, der Originalaufnahmen verwendet. Und das ist das Originalwerk von Claire Nore Stinnes und Karl Axel Söderström, das sie selbst nach ihrer Reise nachvertont haben. Das heißt, sie können hier sogar hören, wie sich Claire Nore Stinnes anhörte. Ich müsste jetzt mal hier die Technik ein bisschen verändern. Das entspricht der damaligen Zeit. Die Bauwerke von Peking ist der Grabtempel der Ming-Kaiser. Jedes kleinste Chinesenhaus hat seine Geisterbauer, welche den Dämonen den Zutritt in das Innere verwehren dürfen. Die Ming-Gräber sind durch eine Geisterallee geschützt. Gewaltige Steinskulpturen säumen die Allee ein. Dieser Elefant in der Höhe eines Chinesenhauses ist wohl Sinnbild für einen guten Geist. Auch dieses Kamel soll wohl freundliche Geister einladen, sich ruhig näher zu begeben. Während diese scheußliche Bestie. Ja, also auch das eigene kleine Meinung hat sie dann noch dazu. Aber natürlich. Gegeben. Natürlich. Also es ist sehr süß und man merkt, sie war mit Filmen eigentlich eher mit den Bildern unterwegs als im Text. Sie hat das natürlich brav dann vertont. Hier sehen wir sie nochmal, was die Kleidung angeht. Und das ist jetzt im Spielfilm die Schauspielerin, ja, die das Ganze übernommen hat und sie erkennen. Ja, einige Tatort-Schauspieler. Genau. Jedenfalls interessant, der Film ist also noch gar nicht so alt. Der ist jetzt gedreht worden 2008, mhm, und die Regisseurin ist Erika von Möller, ebenfalls Wiesbadenerin, heute in Köln lebend. Also der Lokalstolz darf ruhig so ein bisschen durchkommen an der das Stelle. Das ist schön, das ist schön. Und da sitzt sie als mit der Bluse und der Weste und der Krawatte und wird interviewt. Genau. Wow, naja, also. Man muss sich klar machen, Stinnes hat hier eigentlich etwas sehr Einmaliges geschaffen, also die erste Weltumrundung mit Auto. Mhm. Und auch bei diesen kleinen Filmausschnitten, die zu den jeweiligen Kapiteln zugeordnet sind, können Sie erkennen, ja, wie schwierig es ist, da überhaupt vorwärts zu kommen. Frankreich, Panama, USA, Peru, Japan, Hawaii, Mongolei, China haben wir jetzt gerade auch im Ausschnitt gesehen, nicht China? Ja, und vor allen Dingen Sibirien, wo die Reise fast beendet gewesen wäre. Wow, da steht also, sie mit dem Auto auf dem Eis, also das sieht aus nach die sind, vorwärts. Genau, diese mit allergrößten Schwierigkeiten mussten sie da umgehen. Libanon, Irak, Serbien, Bulgarien, ja, Ungarn, sehr interessant. Also knappe 46.000 Kilometer. Wahnsinn. Und ja, heute versucht man die Welt zu umfliegen, aber zu Fuß ist noch viel schwieriger, finde ich. Also kann man sagen, die Hindernisse sind ganz andere. Ja, genau. Naja, interessant. Und das ist eben mit diesen Tafeln eigentlich auch transportabel. Das heißt, Sie könnten, wenn jetzt die Filmausschnitte nicht wären, Ihre Sache auch einpacken und woanders aufstellen, nicht? Das ist also auch sehr, ist es dafür gemacht? Das Idee, geht, genau. Machen Sie das mit dem? Das ginge auch rein theoretisch mit den Monitoren, die tatsächlich hinten eingesetzt werden können. Das wäre auch hier denkbar. Ganz grundsätzlich, was Ausstellungen angeht, wir schicken unsere Eigenproduktionen gerne auf Reisen. Manchmal ist es allerdings auch darüber beschränkt, dass wir selbst, gerade auch bei der Fahrradausstellung, wie wir es gesehen haben, sehr viele Leihgaben haben, sei es von anderen Museen, sei es von Firmen, sei es von sonstigen. Und die sagen natürlich, Mensch, ein Jahr ist genug, dann schickt uns unsere Sachen doch bitte mal wieder zurück. Das heißt, wir können den Textteil verschicken, wir können unterschiedliche Anleitungen mit verschicken, müssten aber für eine Wanderausstellung neue Exponate zusammentragen. Naja, es ist aber kuratiert, es ist also, es ist bereits, es steht, die Ausstellung steht. Und man kann sie dann wieder zusammenstellen. Also das ist sehr, sehr das in jedem Fall interessant. Ja. Und ansonsten haben wir Eigenproduktionen, die wir natürlich auf Reisen schicken, die dann auch, sobald wir sie aus eigener Sammlung bestücken können, ist das überhaupt kein Problem. Dann möchte ich damit unser Gespräch abschließen und sagen, das war jetzt hochinteressant. Das freut mich. Und ich bin froh, dass wir das jetzt vor den Objekten gemacht haben, weil das braucht's auch. Und wenn es vielleicht immer mal in der Leitung knistert, dann mag das durch unser Umherziehen gehen. Aber ansonsten ist es doch sehr wichtig, in einem Museum das auch zu erfahren. Und ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Frau Engels, für dieses interessante Gespräch. Am Mikrofon war Susanne Nielsen und das war Kim Engels vom Wiesbadener Frauenmuseum, dem drittältesten Frauenmuseum, das es gibt und aus den 80er Jahren, also des 20. Jahrhunderts dürfen wir sagen, weil den Fahrrädern ja ein Jahrhundert zurückgegangen sind und das möchten wir dann sagen, dass diese Dame sicher mit dem Auto unterwegs ist, oder? Sind Sie? Vielen Dank nochmal. Gerne. Wir bedanken uns noch einmal ganz herzlich bei Frau Kim Engels für den Rundgang und die vielen Ausführungen zum Thema Frau und Frauenmuseum in der Wörthstraße in Wiesbaden, dem drittältesten Frauenmuseum, 1984 gegründet. Am Mikrofon war Susanne Nielsen und an der Technik wie immer Bill Davidson. Beide wünschen wir Ihnen eine gute Woche und seien Sie nett zueinander. Tschüss, ciao und auf Wiederhören auf dieser Welle. Thank you.